nur Scheiße und wollte es so gehen. Sie denken, sie werden gut mit ihrem tollen Look. Doch in Wirklichkeit sind sie aus Kettenhook. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein. Sie brauchen ständig neue Sachen. Etwa die Müllerbock, alles mit dem Lachen. Sie wissen selber nicht, was sie damit wollen. Eigentlich ist das alles zu heulen. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein. Essen wir uns lieber, brauchen wir nicht. Disco ist uns zu schlimm. Die Hose in den Dock, was soll der Quatsch? Jeder von euch auf einen Klatsch. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein, Potterschwein. Potterschwein.